schön an Musik. Sie können sie dir nicht nehmen. Über Musik nicht sowas empfunden. Ich habe als junger Spund mal eine heiße Mundharmonika geblasen. Später habe ich dann kein Interesse mehr. Hier drin ist sowas sinnlos. Aber wieso? Gerade hier ist es sinnvoll. Man braucht Musik, um nicht zu vergessen. Vergessen? Nicht zu vergessen, dass es Orte auf der Welt gibt, die nicht aus Stein sind. Dass in deinem Innern etwas ist, das sie nicht kriegen können. Dass sie allein gehört. Wovon sprichst du? Hoffnung. So. Dann will ich dir was über Hoffnung sagen. Hoffnung ist sehr gefährlich. Hoffnung kann einmal in den Wahnsinn treiben. Das Schöne an Musik, sie können sie dir nicht nehmen.